16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Heute Nachmittag könnt ihr hier den zweiten Teil über Klandestinität hören. Eine Schweizer Radiogruppe hat diesen Podcast erstellt. Sie haben in der vergangenen Sendung, den ihr auch nachhören könnt auf Barrikade Info, da finden sich beide Podcasts, über Gründe zur Flucht und zur Klandestinität geschrieben. Heute im zweiten Teil geht es mehr um internationale Vergleichsgedanken und ich will gar nicht viel dazu erzählen. Hört einfach rein. Sehr interessant und wichtig für alle Menschen, die sich um Grundrechte in diesem Land oder in jedem Land Gedanken machen und deswegen, wenn sie dafür einstehen, sich auch mit solchen Themen mal beschäftigen sollten. Podcast zum Thema Klandestinität. Time to decide if the shot is about to get you. Run, run for your freedom, better run, run. You don't wanna see the kingdom, run, run. If you wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Run, run, better run, run. Run, run, better run, run. Im Mai 2019 gab es im deutschsprachigen Raum eine Infotour über das Thema Klandestinität. Nun kam die Idee auf, diesen Vortrag in einen radiotauglichen Podcast zu verwandeln. So können wir den Vortrag und Auseinandersetzungen auch mit Menschen teilen, die dem Vortrag nicht beiwohnen konnten. Der Podcast soll ein weiterer Beitrag zum Diskurs rund um das Thema Klandestinität sein und eine bestärkende Botschaft an alle untergetauchten Menschen versenden. Während des Podcasts hört ihr immer wieder Musik und verschiedene Grußbotschaften an Menschen auf der Flucht. Teile der Zitate sind im Original nicht gegendert, jedoch sollen sie nach unserem Verständnis alle Gender ansprechen. Der ganze Input besteht aus zwei Teilen, die jeweils eine Stunde dauern. Zum Anfang des zweiten Teils des Podcasts hört ihr eine feministische Perspektive, was es bedeuten kann, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, körperlichen Einschränkungen oder von der Norm abweichendem Gender oder sexuellen Ausrichtungen untertauchen. Weiter beleuchtet der Vortrag die emotionalen Herausforderungen des Identitätsverlusts und gibt einen Einblick in Auseinandersetzungen und offenen Fragen von Zurückgelassenen. Anschließend geht es um das Weiterführen von Kämpfen aus der Klandestinität und dem unschönen Thema des Verrats, den Möglichkeiten eines Auftauchens und einigen Fragen zur Solidarität aus dem Blickwinkel von zurückgelassenen Menschen. Über alle Grenzen und durch den Äther schicken wir allen Individuen auf der Flucht viel Kraft. Feministische Perspektive. Weggehen zu einer Option zu machen bedingt, sich aktiv mit den eigenen Voraussetzungen und den aufgezwungenen oder gewählten Rollen im Leben und in der Gesellschaft auseinanderzusetzen, da wir, wenn wir uns auf der Flucht befinden, dieser Gesellschaft viel schutzloser ausgeliefert sind. Es ist wichtig, gerade wenn wir über Solidarität und Möglichkeiten zur Unterstützung von untergetauchten Menschen sprechen wollen, verschiedene Perspektiven und soziale Verhältnisse in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Zum Beispiel ist es für Menschen, die nicht weiß sind, aufgrund von Rassismus im Allgemeinen und Racial Profiling im Besonderen eine ganz andere Ausgangslage und extrem viel schwieriger im europäischen Kontext unterzutauchen und sich Kontrollen zu entziehen. Für alle Menschen, die von der Norm der herrschenden Ordnung abweichen und das nicht kaschieren können oder wollen, werden die Probleme, die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse geschaffen werden, beim Untertauchen verstärkt. Das betrifft Menschen mit anderer Hautfarbe oder körperlicher Behinderung oder von der Norm abweichendem Gender oder sexueller Ausrichtung. In einer schwierigen Situation befinden sich auch die Menschen, welche nicht nur für sich selbst, sondern zudem für andere Menschen, die von ihnen abhängig sind, Verantwortung tragen. Im Inkognito gibt es einen Bericht einer Frau, die mit ihrem Kleinkind untergetaucht ist. Der Bericht heißt »Sich absetzen«. Die Überlegungen, die ich hier teilen möchte, ergeben sich aus der Position, in dieser patriarchalen Gesellschaft in Mitteleuropa als Frau sozialisiert zu sein. Sie können aber für alle Menschen, die sich mit dem Thema Untertauchen auseinandersetzen, hilfreich sein. Gesellschaftlich bedingte Probleme, die sich beim Untertauchen verstärken. Für mich, und ich denke, das ist für viele andere auch so, ist eine der größten Bedrohungen im Alltag Gewalt, die von Männern ausgeht. Das ist oft physische und oft sexualisierte Gewalt. Fast alle von uns haben in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erlebt. Diese Realität ist so alltäglich und gleichzeitig genug tabuisiert, dass sie unser persönliches Sicherheitsempfinden grundlegend beeinflusst, während sie im öffentlichen Bewusstsein oft vergessen geht. Viele bewegen sich im Alltag anders, eingeschränkter als Cis-Männer. Viele meiden es, in der Nacht alleine durch die Straßen, über Wiesen oder durch Wälder zu laufen, weil die Bedrohung der sexuellen Gewalt immer präsent ist. Wenn ich in eine fremde Stadt komme, in der ich mich nicht auskenne, ist das schon ganz normal, dass ich erstmal mehr gucke. In Bremen kenne ich mich aus. Da habe ich das nicht so nötig, da weiß ich die Ecken, die ich irgendwie seltsam finde, also fahre ich da entweder blitzschnell mit dem Fahrrad durch oder ich umgehe die. So lernst du als Frau ja eigentlich jede neue Stadt kennen. Ich war im Ausland, da kommen dann noch Sprachprobleme hinzu. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wenn du angesprochen wirst, du irgendwas falsch auffasst oder nicht verstehst oder auch nicht direkt passend antworten kannst, besonders wenn es sich um sexistische Anmache handelt. Und ich habe mich am Anfang, zum Beispiel abends oder nachts, relativ wenig allein auf der Straße bewegt. Das mache ich hier ganz automatisch, nachts allein auf der Straße zu sein. Aber da musste ich für mich erstmal dieses Gefühl für kriegen. Ein weiteres Zitat dazu von einer Anarchistin aus der Türkei. Ein Kontext, der zwar nicht so weit weg ist, aber auch aus einer feministischen Perspektive sehr anders als der Kontext ist, in dem wir hier leben. Als Frau ist es viel schwieriger, illegal zu leben. Zum Beispiel gab es Zeiten, da hatte ich keinen Ort zum Hingehen und musste draußen übernachten. Als Mann konntest du dies noch besser machen, aber als junge Frau erzeugt dies eine Aufmerksamkeit und zudem ist es auch gefährlich. Also eigentlich bist du nie alleine, wenn du politisch aktiv bist. Und dann kommst du bei GefährtInnen unter. Außer es gab Razzien in der Wohnung und alle wurden festgenommen und du warst zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Dann stehst du alleine auf der Straße. Bis du dann wieder eine politische Anknüpfung zu GefährtInnen gemacht hast, bist du alleine unterwegs und musst wieder eigene Beziehungen kreieren, bis du wieder Kontakt hast. Dazu kommt noch, dass unsere Sozialisierung uns abspricht, sich selbst zu verteidigen. Wir werden im Großen und Ganzen als Opfer und als schutzbedürftig dargestellt. Auch die strukturelle Unterdrückung der patriarchalen Gesellschaft ändert sich in der Klandestinität nicht. So ist es möglicherweise auch das Problem des Geldverdienens im Untergrund als Nichtmann schwieriger zu lösen. Viel Schwarzarbeit ist körperliche Arbeit, Arbeit auf dem Bau und abgesehen davon, ob Mensch sich in der Lage fühlt, diese Art von Arbeit zu verrichten, ist es als Nichtmann viel schwieriger, dort eine Stelle zu kriegen. Zwischen den einzelnen Passagen hört ihr Bassville mit dem gleichnamigen Song. Ich wünsche euch viel Spaß. I'm too in love, I'm too loud, I'm too quiet, I'm too small. I'm too unjust, I'm too cruel, I'm too cool, I'm too cruel. I'm too sad, I'm too blue, I'm too skinny, I'm too hairy. I'm too angry, I'm too cool, I'm too angry, I'm too cool. I'm too in love, I'm too loud, I'm too quiet, I'm too small. I'm too unjust, I'm too cruel, I'm too cool, I'm too cruel. I'm too sad, I'm too blue, I'm too skinny, I'm too hairy. I'm too angry, I'm too cool, I'm too angry, I'm too cool. We'll be right back. Mittel und Strategien. Im Alltag legen wir uns Strategien und Mittel zu, wie wir mit der Bedrohung umgehen können, und die Orte zu kennen, an denen wir uns bewegen, gibt uns mehr Sicherheit. Der vom Staat propagierten Lösung für unsere Probleme, der Polizei, setzen wir unsere Netzwerke der Freundschaft, Solidarität und Unterstützung entgegen. Natürlich gibt uns das keine absolute Sicherheit, doch es gibt uns ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und je sicherer wir uns fühlen, desto freier können wir uns bewegen. Doch welche Mittel und Strategien müssen wir uns zulegen, wenn wir mit der Möglichkeit rechnen, plötzlich auf der Flucht zu sein? Auf der Flucht bedeutet für mich, in Bewegung zu sein. Das heißt schon einmal, sich an den Orten, wo man sich aufhält, nicht auszukennen. Ein Kontakt zum nahen sozialen Umfeld ist wohl auch nur sehr beschränkt möglich. Im Falle eines Angriffs birgt auch die spontane Solidarität oder Hilfe von fremden Menschen ein Risiko, da die meisten Menschen, wenn jemand um Hilfe ruft, die Polizei einschalten wollen. Es kann eine Option sein, mit einer anderen Person zusammen unterzutauchen. Doch es ist nicht planbar, ob in dem Moment, in dem du weg musst, eine andere Person mit kann oder will. Es ist bestimmt nicht so, dass Menschen, die untertauchen, auf jeden Fall für längere Zeit auf sich alleine gestellt sind. Doch es ist sicher eine Möglichkeit, mit der wir uns befassen sollten, dass wir in gewissen Situationen auf uns selbst gestellt sind, was natürlich auch in unserem Alltag der Fall sein kann. Es geht um Selbstermächtigung und Aneignung von Fähigkeiten. Zum Beispiel üben, auf sich selbst gestellt sein, indem du alleine reist. Üben, sich mit verschiedenen Mitteln zu orientieren, auch ohne Smartphone. Trainieren, sich selbst zu verteidigen. Zudem kann der Umgang mit verschiedenen Waffen trainiert werden, angefangen bei Pfefferspray. I'm too in love, I'm too loud, I'm too quiet, I'm too small, I'm too undeserved, I'm too cold. Die zugeschriebene Rolle ausnutzen. Auch wenn die Rolle, welche uns gesellschaftlich zugeschrieben wird, noch so unerwünscht ist, können wir sie uns im gegebenen Moment zu Nutzen machen. Wer als Feind der Gesellschaft nicht wirklich ernst genommen wird, als unbedrohlich oder unfähig zu kriminellen Handlungen abgestempelt wird, kann sich das im Untergrund zu Nutzen machen. Und natürlich auch sonst. Da hatte ich den Eindruck, wie kann man das so schön sagen, dass bestimmte patriarchale Klischees mir schon genutzt haben. Frauen werden sowieso leichter übersehen, also auch schon schneller ignoriert. Und mit dem entsprechenden Aussehen und dem entsprechenden Outfit wirst du auf der Straße schon auch ein bisschen unsichtbar. Diese Aussage ist aus einem mitteleuropäischen Kontext. Es ist wichtig zu beachten, dass sie in einem anderen Kontext überhaupt nicht zutrifft. Dazu eine Erfahrung einer Anarchistin aus der Türkei. Es ist extrem gefährlich, alleine unterzutauchen, weil wenn du alleine bist, kannst du keine Wohnung mieten. Zweitens, du erwägst Aufmerksamkeit. Alle Menschen in einem Dorf werden aufmerksam auf dich und fragen, wieso du hierher gekommen bist, zu wem du gehörst, und dies erst recht, wenn du als Frau alleine unterwegs bist. Also du musst immer schauen, dass du bei Menschen bist, bei denen es aussieht, als dass du zu Besuch bist oder ein Familienmitglied bist, weil dann können es die Menschen einordnen. Weil sonst gibt es ein Geläster von der moralischen Seite. Zum Beispiel, eine junge Frau alleine, da stimmt doch etwas nicht. Ich will mit diesem Input keine Opferrolle reproduzieren, aber die existierenden Realitäten und Probleme auch nicht ignorieren und banalisieren. Es geht um eine praktische Auseinandersetzung. We are the weirdos. emotionale Aspekte. Eine Reise durch die Illegalität beinhaltet viele strukturelle Probleme und mit ihnen kommen viele neue emotionale Herausforderungen. Die Illegalität hat mich 1000 Mal umgebracht und trotzdem hat sie es in keinem Moment geschafft, mich zu töten. Zitat eines türkischen Anarchisten, der für länger im Untergrund lebte. Uns ist klar, dass wir mit dem Thema der Emotionen eine riesige Box öffnen und eine abschließende Erläuterung nicht möglich ist. Wir wünschen uns vielmehr durch Auseinandersetzungen eine Annäherung an die verschiedenen emotionalen Facetten und wünschen uns durch Diskussionen ein größeres Verständnis für die Breite dieser Thematik. Um das Ganze so authentisch wie möglich zu machen, haben wir viele Zitate von den verschiedenen Erfahrungsberichten und Briefen übernommen. Wir werden nun die zwei Punkte Identitätsverlust der untergetauchten Person sowie die Situation von Zurückgelassenen vertiefen. Identitätsverlust. Im Moment des Abtauchens streift ein Mensch sein ganzes altes Leben ab und erschafft sich ein neues Äußeres sowie eine neue Identität. Dieser Verlust der Identität kann einen Menschen vor ungeahnte Probleme stellen. Wir haben eine Gefährtin, die untergetaucht war, gefragt, wie sie mit diesem Identitätsverlust umgegangen ist und was sich für Probleme ergeben haben. Du kannst deine Identität bewahren, indem du dir immer wieder sagst, was deine wahre Identität ist und dass du weißt, dass du gegen außen eine andere Identität vorgeben musst. Das machst du aufgrund von konkreten Dingen und dies wiederholst du wie ein Mantra immer wieder. Das hilft sehr. Es kam auch vor, dass ich irgendwo arbeiten gehe und sozusagen ein legales Leben führen musste. Während dieser Zeit kam bei Gesprächen mit Menschen meine wahre Identität zum Vorschein. Und diese Gefahr musst du dir bewusst sein, um dies sofort zu unterdrücken, damit du deine Freiheit nicht aufs Spiel setzt. Weiter fragten wir, ob es Menschen gab, mit denen sie ihre wahre Identität teilen konnte. Also die Menschen, bei denen ich gelebt habe, wussten ja, was meine wahre Identität ist. Aber wir sprachen nie über die, sondern jeden Tag über strategische Sachen. Also wie wir uns verhalten, was geschehen ist und was die nächsten Schritte sind. Also es sind taktische Sachen, die du besprichst und nicht Sachen, die auf deine Identität beruhen. Also als Beispiel hatte ich bei der einen Familie, wo ich lebte, eine Abmachung, dass auf dem Balkon immer ein rotes Tuch hängt. Und wenn dieses Tuch auf einmal nicht mehr dort hängt, sondern am Boden liegt, weiß ich, dass etwas geschehen ist und ich nicht in dieses Haus kann. Ich war auf solche Sachen fixiert und überhaupt nicht auf meine Identität, also auf rein äußerliche Sachen, auf die Straße und die Menschen und du musst den Ort immer wieder wechseln, lernst neue Orte, Leute und neue Kulturen kennen. Also du bist so fixiert auf deine äußerlichen Schutztaktiken, wo du jeden Tag vornehmen musst, dass du eigentlich deine eigene Identität überhaupt nicht thematisierst und unterdrückst. Es ist eigentlich eine Art inneres Gefängnis, so wie du lebst. Ein Mensch hat den Verlust in einem Text in der Phantasma sehr schonungslos, aber treffend beschrieben. Menschen, die ein neues Leben an einem neuen Ort aufbauen müssen, inklusive Geschichte, große wie kleine Geschichten und einer Identität, die ihnen mehr oder weniger erlaubt zu existieren, ohne repressive Konsequenzen erfahren zu müssen, sich also in der Klandestinität befinden, stellen sich diese Frage mit jedem Tag, an dem sie unerkannt umherschwirren, ein klein wenig mehr. Wer war ich? Wer bin ich jetzt? Es ist die Suche nach Identität in Form der Selbstkenntnis. Einer Selbstkenntnis, die auf der Flucht große Gefahr läuft, im Spalt zwischen jetzt und früher, zwischen Klandestinität und Authentizität zu verschwinden. Es berieselt euch François Boulanger und Corpus Delicti mit dem Stück Interstrolude. Und ihr seid mitten im Podcast zur Klandestinität. Während ein Mensch seine Identität verliert, verliert ein Umfeld einen Menschen. Da die Klandestinität oder Illegalität durch die Umstände in einer Gesellschaft erzwungen wird oder wegen den Umständen gewählt wird, ist der Ausschluss einer Person aus der Gesellschaft immer mit Repression verbunden. Das Umfeld muss sich, um den untergetauchten Menschen vor der Repression zu beschützen, eine eigene Legende zulegen. Je weniger Menschen Bescheid wissen, desto sicherer ist der klandestine Mensch. Jedoch kann diese Lüge ein Umfeld in einem Moment, in dem Zusammenhalt und Stärke so wichtig wären, kaputt machen und Menschen voneinander distanzieren. Nun kommen wir noch zu einem zweiten emotionalen Aspekt, nämlich zu den Zurückgelassenen. Uns erscheint es auch als wichtig, über die Zurückgelassenen zu sprechen, also FreundInnen, GefährtInnen, wie auch die Familie, die einen enormen Verlust erleben. Als ein Gefährte von einem auf den anderen Tag verschwinden musste, blieb keine Zeit mehr für die letzte Umarmung oder für letzte Worte vor seiner ungewissen Reise. Es entstanden tausend Fragen, sowie auch eine Überforderung mit der ganzen Situation. Wir haben für diesen Teil zurückgelassene Menschen aus unserem Umfeld befragt, unsere gemachten Erfahrungen und Reflexionen sowie Eindrücke von anderen zurückgelassenen Menschen aus anderen Kontexten einfließen lassen. Rückblickend würde ich über die ersten Wochen nach dem Verschwinden unseres Gefährten Folgendes sagen. Es gibt keine Anleitung, um mit sowas klarzukommen. Soll es auch nicht geben, denn jede Person geht anders mit dem um. Jedoch im Nachhinein hätte ich für mich den ganzen Emotionen wie Verzweiflung, Trauer, Wut viel zu wenig Raum gegeben, selten einen vertraulichen Moment mit anderen GefährtInnen eingefordert oder gesucht. Ich glaube, dies hätte dieser Ohnmacht entgegengewirkt und vielleicht auch ermöglicht, der ganzen Wut gegenüber den UnterdrückerInnen Ausdruck zu verleihen. Nicht nur aus Rache oder eigener Befriedigung, sondern auch als eigene Bekräftigung, dass der Kampf gegen die Herrschenden nicht mit Repression verstummt werden kann. Aber ob dies in der ganzen Hektik und Überforderung überhaupt Platz gehabt hätte, kann ich nicht sagen. Jedoch hätten vertrauliche Momente und Gespräche unter GefährtInnen das ganze Chaos in meinem Kopf ein wenig sortiert und auch der Trauer über die physische Trennung Platz gegeben. Zu den Zurückgelassenen gehören auch Familienangehörige, die nicht immer, wie GefährtInnen, hinter dem politischen Agieren stehen, jedoch eine familiäre, emotionale Bindung zu der untergetauchten Person haben und trotzdem mit der Entscheidung klarkommen müssen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Entscheidung zu akzeptieren. Schicksalsschläge sind leider bei uns keine Seltenheit. Eine gewisse Resilienz hat mir den Umgang damit ermöglicht und wird auch jetzt hilfreich sein. Trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, und die traurigen Momente wechseln sich ab mit guten Stunden und Tagen. Ich bin auch der Meinung, Kinder sind nicht verantwortlich für das Glück ihrer Eltern, sondern müssen ihren eigenen Weg gehen. Es schmerzt aber trotzdem, wenn dieser Lebensweg von hier aus betrachtet so schwierig und belastend und belastet scheint und die gemeinsamen Schritte nicht mehr möglich sind. Die Wege trennen sich, jedoch haben Zurückgelassene einen gemeinsamen Weg mit der untergetauchten Person bestritten und als einen weiteren wichtigen emotionalen Aspekt sehen wir das Erhalten dieser Erinnerungen. Zum Beispiel, indem wir mit anderen über gemeinsame vergangene Erlebnisse sprechen oder Fotos anschauen, also eigene Rituale entwickeln, um an die untergetauchte Person zu denken. In vielen Gesprächen und Auseinandersetzungen sowie in anstrengenden und schönen Alltagssituationen denke ich an ihn. Erinnere mich daran, was er einst gesagt, getan oder gelassen hat, oder frage mich, was seine Reaktion oder Einstellung zu dies und jenem wohl sein würde. Oft spreche ich diese Gedanken laut aus. Die dadurch entstehende Nähe nährt irgendwie die ferne Freundschaft. Auch höre ich gerne Lieder, die mich an unsere gemeinsam erlebte Zeit erinnern und diese aufleben lassen. Emotionen, die Zurückgelassene erfahren, sind oft sehr belastend, da wir uns hilflos fühlen, vor allem auch durch die räumliche Trennung. Hier ein Zitat, das jetzt nicht von einer zurückgelassenen Person unseres Gefährten ist, sondern aus einem anderen Kontext, in dem beschrieben wurde, wie der eigene emotionale Umgang mit der Situation war, wo eine Kommunikation mit einer untergetauchten Person bestand, die sich jedoch letztendlich im Exil das Leben nahm. Es war belastend, dass es ihm nicht gut ging und ich nicht wirklich helfen konnte. Psychisch war das mitunter so richtig scheiße. Natürlich diese Hilflosigkeit dabei und damit auch mitunter das Gefühl des streckenweise Versagens. Es tut nach wie vor weh, zumal nichts mehr rückgängig zu machen ist. Die Wichtigkeit, über die Emotionen zu sprechen, die das Untertauchen auslöst, zeigen diese Zitate überdeutlich. Oft ist es mit schweren und negativen Gefühlen belastet. Jedoch erfreut es mich auch jeden Tag, dass unser Gefährte nicht hinter Gitter weggesperrt ist. Diese Entscheidung zu akzeptieren ist zwar nicht einfach, aber eine zurückgelassene Person sagt dazu: Ja, von Anfang an, denn unendlich mal lieber weiß ich, er ist irgendwo im Nirgendwo als eingepfercht und isoliert in einem Gefängnis. Natürlich nur, solange es seine Entscheidung bleibt. So wünsche ich mir und natürlich ihm Kraft, Liebe und selbstbestimmte Schritte auf dem Weg im Verborgenen. Wir wollen den emotionalen Teil gerne mit einem Zitat beenden. Ein Zitat, das die beiden Punkte verbindet und weitere Punkte aufmacht und eine wunderbare Metapher zu Erinnerungen aufmacht. Manchmal frage ich mich, wie es wohl wäre, zurück zu sein an jenen Orten, die ich so sehr vermisse. All diese Geräusche zu hören, diese vertrauten Düfte zu riechen und den bekannten Gesichtern wieder in die Augen zu schauen. All den Menschen wieder zu begegnen, deren Geschichte sich irgendwann mit meiner kreuzten und von da an in unterschiedlichsten Formen zusammen weiter verliefen. Erinnerungen. Doch mit jedem Tag, der vergeht, vergehen auch sie, obwohl ich sie festzuhalten versuche. Sie entrinnen wie Sand, den man fest mit seiner Faust umschlingt und von einem Ort zum nächsten transportieren will. Mit aller Kraft darum bemüht, so wenig Körner wie möglich zu verlieren, um am Ende nicht mit einer Handvoll Leere dazustehen. Wie war es schon wieder, dieses Gefühl, ich zu sein? Und wer bin ich jetzt? Ihr hört einen Podcast zur Klandestinität und im Moment beschallt euch Pierre Normal mit ihrem Song Lithium. Dimanche matin, c'est tous les jours pour ce que j'en sais. Et... Wenn ich meinen Mut zusammennehme und angreife, dann weil in mir immer noch der unzähmbare Wunsch besteht, diese Welt der Herrschaft irgendwann in Trümmern zu sehen und alle, ob im Knast oder auf der Flucht, sich wieder dorthin begeben zu können, wo sie wollen, um ihre Freund und Liebschaften wieder in die Arme zu schließen. Mut und Kraft für alle im Knast und auf der Flucht. Weiterführen von Kämpfen in der Klandestinität. Auch in der Klandestinität gibt es viele verschiedene Voraussetzungen und Möglichkeiten, weiterzukämpfen. Wie weitergekämpft werden kann und wie das die untergetauchte Person machen will, hängt wohl in den meisten Fällen auf der einen Seite davon ab, wie die Grundbedürfnisse, also zum Beispiel Geld, ein Ort sowie Beziehungen gedeckt sind. Auf der anderen Seite von der Risikobereitschaft der untergetauchten Person. Eine Art zu kämpfen beizutragen, ist die eigene Situation zu analysieren und die gemachten Erfahrungen zu teilen. So sehen wir die Phantasma, eine Zeitschrift, die von Untergetauchten verfasst wird, als ein Mittel, um die Kämpfe gegen die Herrschenden zu schärfen, indem die Praxis des Untertauchens und des Lebens in Klandestinität diskutiert wird. Oder die untergetauchte Person kann sich auf den Kontext und Kämpfe, in denen sie sich früher bewegt hat, beziehen, indem sie sich aus der Klandestinität dazu verhält und zum Beispiel Kommuniqués veröffentlicht. Ob der Kampf, der mit dem Kontext verlassen wurde, weitergeführt werden kann oder auch, ob die untergetauchte Person die gleichen Kämpfe weiterführen will, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben uns dazu verschiedene Fragen gestellt. Gibt es eine Vielfältigkeit innerhalb der zurückgelassenen Kämpfe, welche eine Beteiligung aus Entfernung ohne physische Präsenz überhaupt zulässt? Gibt es eine Resonanz auf Inputs der untergetauchten Person? Gibt es überhaupt eine sichere und regelmäßige Kommunikation mit dem früheren Kontext, die eine Beteiligung an den Kämpfen erlaubt? Wenn es keinen Kontakt gibt, können Leute gefährdet werden. Ist eine Teilnahme an dem Kampf für die untergetauchte Person ohne ihre physische Präsenz überhaupt sinnvoll? Je nachdem, welches Maß an Repression ein Umfeld trifft oder je nach Entwicklung des Umfeldes, ist es auch möglich, dass es keine Kontinuität von einem Kampf gibt. Ist es möglich, aus der Ferne einen Kampf weiterzuführen, der im Kontext der Zurückgebliebenen gar nicht weitergeführt wird? Das Ziel, zu dem mich die Straße, auf der ich reise, hinführt, hat keine Bedeutung mehr. Dort werde ich freie und wilde Individuen finden, mit ihnen die Revolte versuchen, die Solidarität verschärfen, den unberechenbaren Willen, die existierende Ordnung zu sprengen, fördern, um jedes Gefängnis und jede Zelle zu zerstören. In der Realität der Klandestinität ist es wohl ab einem bestimmten Punkt naheliegender, im neuen Kontext weiterzukämpfen. Aus verschiedenen Texten und Gesprächen entnehmen wir die Erfahrung, dass sich in der Klandestinität oftmals neue Möglichkeiten eröffnen und auch eine gesamtheitlichere Struktur von Leben, Freundschaften und Kämpfen entstehen können. Auch dort kann sich die untergetauchte Person dazu entscheiden, im Hintergrund zu handeln oder Texte zu schreiben oder zu übersetzen. Es gibt in einem anderen Kontext ein Beispiel von einer untergetauchten Person, welche in der Klandestinität auf die gleiche Weise weitergekämpft hat und auf einer weiten Reise in verschiedenen Städten anarchistische Bibliotheken mit aufgebaut und anarchistische Propaganda der Tat verbreitet hat. Viele, die sich für die Klandestinität entschieden haben, haben die neuen Bedingungen, in denen sie sich bewegten, auch dazu ausgenutzt, um den Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung zu intensivieren. In einem neuen Kontext zu kämpfen, kann bedeuten, dass neue Beziehungen aufgebaut werden müssen. Wem vertrauen, wie neue Kompass kennenlernen, mit denen zusammen eine kämpferische Praxis aufgenommen werden kann. Nun ein Zitat dazu. Wenn vorher keine kämpferische Beziehung Bestand hatten und man sich nicht einfach nur zu verstecken, zu fliehen versucht, sondern weiterkämpfen will und kann, entstehen erst tiefere Beziehungen von sehr viel höherer bzw. ziemlich totaler Qualität und tendenziell vollständiger Solidarität auf allen Ebenen, wo man auch von ernsthafteren, auch emotionalen Gegensätzen nicht einfach davonrennt. Gerade diese Beziehungen, welche zwischen Kämpfenden entstehen, können einer untergetauchten Person neuen Halt geben. Ein weiteres Zitat. Ich war einfach nach der Maxime unterwegs. Wo ich Kompass finde, da bin ich zu Hause. Ein Beitrag dazu, wie in der Klandestinität an Kämpfen teilgenommen oder auch der Kontext, in dem sich die untergetauchte Person bewegt, unterstützt werden kann, zeigt folgendes Zitat. Oftmals habe ich mich in der Klandestinität als Last gefühlt. Wenn ich wirtschaftliche Strukturen mittragen oder aufbauen konnte, half das dabei, mich nicht als Last zu fühlen und das Ganze eine gegenseitige Sache war. Nicht nur für Repressionsfälle, auch wenn, was weiß ich, jemand eine Operation hatte und keine Krankenkasse oder so. Oder wenn die Leute nichts hatten und zum Beispiel durch Gerichtsschreiber 50.000 wollte, um einen bestimmten Brief unter den Stapel zu legen, damit es einen Terminverfall gibt und so jemand aus dem Knast rauskommen könnte. Und wenn du dann eine Struktur hast, die funktionsfähig und erfahren ist, dann hast du halt gesagt, wir haben das dort im Auge, das entspricht etwa dem Betrag, also gehen wir und holen uns das, dann kommt dieser Mensch wieder raus. Die spezielle Situation, aus der heraus in der Klandestinität gekämpft wird, kann auch eine höhere Kompromissbereitschaft erfordern, wie folgendes Zitat aus einem Interview beschreibt. Klandestinität kann auch neue Möglichkeiten eröffnen und an anderen Kämpfen kann und soll man sich bei einer revolutionären Zielsetzung nach Möglichkeiten auch aktiv beteiligen. Sektiererische, ideologische und thematische Verknöcherungen und Rosinenpickereien aller Arten sind dazu allerdings eher ein Hinderungsgrund. Gerade wenn wir von Kämpfen weiterführend sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass in verschiedenen Kontexten das Untertauchen auch als Methode genutzt wurde, um den Kampf am gleichen Ort weiterführen zu können. Diese Praxis wird vor allem, aber auch nicht nur, bei sogenannten Befreiungsbewegungen angewendet. Und weil unsere Strukturen und unsere Organisation, also unser Kampf, fortgeführt wurde, war es für mich keine Option wegzugehen in ein anderes Land, sondern ich wollte dort bleiben, um den Kampf fortzuführen. Auch in anarchistischen Kämpfen gibt es Erfahrungen des Untertauchens als ein Mittel und eine Notwendigkeit, um den Kampf weiterzuführen. Zum Beispiel sind in Griechenland ganze Gruppen oder Zusammenhänge untergetaucht, um aus dem Untergrund weiterzukämpfen. Dies wurde teilweise auch als eine sehr bereichernde Erfahrung beschrieben. Zum Schluss nun noch ein Zitat aus einem Brief von einer untergetauchten Person, der uns unterwegs zugesteckt wurde. Es liegt an euch, ob diese Art der Repression funktioniert. Ihr könnt die dunklen Nächte nutzen, um die Tore, Mauern und Türen eures Unterschlupfs hinter euch zu lassen, um ihre Paläste der Gefangenschaft niederzubrennen, Löcher in ihre Wälle zu sprengen, Rache an den Ausführenden der Repression zu nehmen und menschliche und nichtmenschliche Tiere zu befreien. Sie haben das Geld und die Macht, wir haben den Mut und die Nacht. Die Zeit der Demonstrationen und öffentlichen Meinungskundgabe mag mit dem Untertauchen vielleicht vorbei sein, aber ihr könnt einen neuen Abschnitt eures revolutionären Kampfes beginnen. Schluss mit den Mahnwachen und Manifesten. Läutet eine Ära der direkten Aktion aus dem Untergrund ein. Aber schämt euch nicht, wenn ihr euch dazu nicht in der Lage fühlt, wenn ihr statt der Anonymität eine neue Identität annehmt und euch in einem bürgerlichen Leben versteckt. Wenn ihr aus eurer Unterkunft heraus nur noch eine Kämpferin, ein Kämpfer der Worte seid oder euch in eurem Schicksal ganz anderen Dingen zuwendet. Solidarität mit allen von Repression Gebrochenen. Findet euren Weg, damit umzugehen, sucht euch Hilfe und ihr werdet sie bekommen. Aber vor allem eins, lasst euch nicht erwischen. Oh, mi leona de fuego, Kämpferin, was für ein Kampf. Was für ein, oh, was für ein Kampf, verschleppt es uns schon. Tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in den Kaninchenbau. Oder doch ins Moor, weil manchmal kommt's mir so und manchmal kommt's mir anders vor. Feuer, Feuer, Feuer, gefährlich. Feuer, Feuer, Feuer, gefährlich. Feuer, Feuer, dangerous. Feuer, Feuer, Feuer, frei. Wir können's einfach nicht lassen, hin und wieder mit beiden Händen in die Flammen zu fassen. Ist das zu fassen, oh? Liegt das wohl, liegt das wohl in unserem Naturell. Wir spielen so gerne mit dem Feuer. Alle beide spielen wir. Wir spielen so gerne mit dem Feuer. Macht es alles wieder neuer. Wir spielen so gerne mit dem Feuer. Bezahlen wir dafür teuer. Wir spielen so gerne mit dem Feuer. Wunder, wunder, wunderschönes Spiel. Unterwegs. Das Leben verschwimmt in desorientierendem Lärm. Das Leben versinkt in einengender Stille. Und die Frage keimt, habe ich noch das Leben gern? Ich blicke zum Boden, blicke zum Himmel, blicke nach vorn. Lodernd ist mein Lebenswille neu geboren. Kraft und Neugier an euch da draußen, das hier ist für euch. Das war Fenixo und das Nautilus-Kabinett mit ihrem Song Gerne mit dem Feuer. Verrat, auffliegen. Wir kommen nun noch zum unschönen Akt der Entsolidarisierung oder auch des Verrats, der im Extremfall zum Auffliegen der untergetauchten Person führen kann. Verrat geschieht immer wieder in politischen Kämpfen und kann auch einen Menschen in der Klandestinität treffen. Oft ist ein Verrat auch der Grund, wieso Menschen untertauchen, was natürlich eine weitere Belastung, vor allem in der ersten Zeit ist. Doch wo beginnt der Verrat gegenüber einer untergetauchten Person? Sich nicht solidarisch mit der geflüchteten Person zu verhalten, sehen wir nicht als Verrat. Jedoch sich öffentlich zu distanzieren und die untergetauchte Person zu diffamieren oder wichtige Informationen preiszugeben, sehen wir als Verrat. In der Klandestinität ist es schwieriger oder auch unmöglich, dass eine untergetauchte Person auf so einen Verrat oder solche Gerüchte Stellung nimmt, weil sie dies überhaupt mitbekommt. Aber auch der Verrat, der von Menschen begangen wird, die einer untergetauchten Person per Zufall über den Weg laufen, kann verdammt gefährlich sein und dazu führen, dass Untergetauchte auffliegen. Dazu noch ein Zitat von Lukas Borl, der 2015 in Tschechien untertauchte und bezüglich der Operation Phoenix, eine repressive Operation gegen die anarchistische Bewegung in Tschechien, gesucht wurde. Wenn du mich gesehen hast, es spielt keine Rolle, wer das war, wo und wann. Verhalte dich so, wie wenn dies nie passiert wäre und sprich nicht darüber. Niemals. Wenn jemand darüber spricht, mich gesehen zu haben, versuche den Menschen davon zu überzeugen, dies nicht zu machen. Wenn du diesen Aufruf nicht respektierst, ist dies sehr unverantwortlich von dir und kann tragische Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann dies als Verrat gewertet werden. Rückkehr. Die Gedanken an eine vergangene Zeit, Beziehungen, ein politisches Umfeld, ein Leben vor dem Untertauchen sind omnipräsent. Genauso wie die Entscheidung, wegzulaufen, hinterfragt wird, wird die Frage nach einer Rückkehr wohl immer wieder anklopfen und untergetauchte Menschen mit all ihren Facetten vor einem inneren Zwist stellen. Die Rückkehr kann viele unterschiedliche Formen haben. So kann Mensch nach einer Verjährung legal wieder zurückkehren oder die Last der Ungewissheit des Untertauchens wird untragbar und die Alternative des Knasts und sich stellen können wieder eine Möglichkeit darstellen. Ich würde gerne hier noch ein paar Gedanken teilen, die sich Untergetauchte gestellt haben, bevor und nachdem sie ins legale Leben zurückgekommen sind. Der erste Ausschnitt ist aus einem Text, den eine Person aus der Retroperspektive auf seine Zeit des Untertauchens aufgeschrieben hat. Die plötzliche Nachricht, dass ich zurückkommen kann, traf mich darum auch dementsprechend unverhofft. Einer der ersten Gedanken nach der Freude war, dass ich doch nicht schon wieder alles stehen und liegen lassen kann. Ich wollte die Sachen, die ich begonnen hatte, zu Ende bringen. Ich durchlief schon wieder eine Phase in der Schwebe, so wie es sich am Anfang meiner Exilzeit darstellte. Nur versuchte ich diesmal einigermaßen in Ruhe die Zelte abzubauen. Aber unweigerlich baute ich sie in Gedanken in Berlin wieder auf. Natürlich war mir klar, dass ich wiederkommen würde. Selbst wenn ich mich dazu entschieden hätte, wegbleiben zu wollen, wäre ich zumindest gekommen, um letzten Endes selbst die Entscheidung zu treffen, wieder zu gehen. Der zweite Ausschnitt ist Teil eines offenen Briefes von einem feministischen UnterstützerInnenumfeld, welches sich mit Jutta solidarisierte. Falls du dich entscheidest, vorher zu kommen, muss natürlich das Wiederkommen vorbereitet sein. Von beiden Seiten aus. Wir werden dafür sorgen, dass du hier gute Bedingungen vorfindest und dass du beim Prozess bzw. deinem eventuellen Gang in den Knast unterstützt wirst. Vor allen Dingen aber werden wir dich mit offenen Armen, mit Sekt, Selters und Whisky empfangen. Es wird keinen nahtlosen Anschluss an das geben, was du verlassen hast. Du wirst dich sicherlich verändert haben, deine Erfahrungen aus dem Exil hierher mitnehmen. Vielleicht hast du neue starke Bindungen an ein Land und an Leute entwickelt, die du jetzt weiter pflegen willst. Dich wird sicher auch interessieren, was hier in der Zeit alles gemacht wurde und was sich verändert hat. Wir hoffen, wir können dann gemeinsam deine Erfahrungen im Exil und eventuell Knast und unsere Erfahrungen aufarbeiten und uns nach der langen Zeit wieder annähern. Flucht, Exil und Knast sind uns jedenfalls im Laufe des letzten Jahres um einiges näher gerückt. Wann immer du dich entscheiden magst, wir werden dich darin unterstützen. Wir denken an dich und wünschen dir ganz viel Kraft. Der letzte Teil stammt aus einem Interview mit einem türkischen Anarchisten, der eine lange Zeit im Untergrund lebte. Ich bin immer noch nicht zurückgekehrt und ich fühle mich manchmal fremd in diesem Leben. Ein Leben, wie ich es vorher hatte, ist durch meine Erfahrungen in der Zeit des Untertauchens nicht mehr möglich. Meinen Namen empfinde ich manchmal als fremd. Als ich ins normale Leben zurückgekehrt bin, war es für mich schwierig, mit Menschen zu sprechen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ich mit den Menschen fernab von politischen Ideen und einer Auseinandersetzung bezüglich Untertauchen besprechen könnte. Ich musste mich erst einmal wieder an ein legales Leben und alles, was ein solches Leben mit sich bringt, adaptieren. Ich war völlig überrascht, was Menschen beschäftigt. Ich glaube, eine Rückkehr vom Illegalen in ein legales Leben ist ein sehr schwieriger Prozess und dauert sehr lange. Man wird nie mehr der Mensch von früher sein. Erfahrungen und gewisse Denkmuster von der Zeit im Untergrund bleiben bestehen. Mit Damp Mor. Solidarität. Nun noch zu Solidarität mit den Untergetauchten. Solidarität mit einer untergetauchten Person kann vieles heißen und wir wollen nur kurz die verschiedenen Punkte wie auch Fragen erwähnen. Ein Punkt ist die sichtbare Solidarität, sprich den Fall publik machen. Natürlich nur das, was gesagt werden kann. Ideen und Taten verteidigen, öffentlichen Austausch mit untergetauchten Menschen suchen. Eine sehr stützende und direkte Solidarität kann sein, die betroffene Person in der Klandestinität zu begleiten, aber auch das zurückgebliebene Umfeld, Familie, Gefährtinnen zu unterstützen. Wie auch Kämpfe und Projekte, die von der untergetauchten Person physisch verlassen wurden, weiterzuführen oder die angeklagte Tat zu propagieren und verbreiten. Aber auch gegenüber dem Staat falsche Spuren zu legen, kann eine wertvolle, praktische Solidarität sein. Ein weiterer Punkt ist die finanzielle, materielle Solidarität. In vielen Anti-Rap-Kassen wird nur Geld verteilt, wenn auch klar ist, wo das Geld hingeht. Doch wie sieht dies bei untergetauchten Personen aus? Im Allgemeinen fokussiert sich die Anti-Rap-Arbeit oft auf Gefangene, was auch super wichtig ist. Aber wie könnte so etwas für untergetauchte Personen aussehen? Ein Briefe schreiben an Untergetauchte, Demos in Solidarität mit den Untergetauchten, wo geschrien wird, wir sind nicht alle, es fehlen die Untergetauchten. Erweitern wir die Solidarität mit Untergetauchten, damit sie mit Kraft und Liebe der Sichtbaren auf ihrem nebligen Weg bestärkt werden. Sendung beendet die Band Löschen mit Kein Schritt weiter. Irgendwann sehen wir uns wieder. Bis bald. Das war der zweite Teil der Podcast-Reihe über Klandestinität aus der Schweiz, über Klandestinität im deutschsprachigen Raum. Wer weitere Infos dazu will, kann sich einen entsprechenden Artikel unter dem Titel Podcast Klandestinität auf der Seite barrikade.info durchlesen. Einfach da in die Suchfunktion eingeben, Klandestinität, und dann werdet ihr diesen Podcast und auch Begleittext und auch Kontakt zu den Macherinnen und zu weiteren Hinweisen finden. Sehr lohnenswerte und interessante Auseinandersetzung, wie ich finde. Das letzte Wort in dieser Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, gefangen seit 1981 in den USA, mit einem untergeschobenen Tatvorwurf des Polizistenmordes real, weil er eben genau über solche Themen wie rassistische Polizeigewalt sehr viel berichtet hat als Journalist und das bis heute tut. Und den hören wir jetzt. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.